Wie wird beim allgemeinen Gericht die Herrlichkeit Gottes offenbar werden? Das haben wir jetzt schon kurz gesagt. Im Einzelnen, jetzt nochmal erklärt. Beim allgemeinen Gericht wird die Herrlichkeit Gottes dadurch offenbar werden, dass alle erkennen, wie gerecht Gott die Welt regiert, obwohl jetzt manchmal die Guten trauern und die Bösen sich freuen. Es eben keinen Schleier, kein Geheimnis mehr gibt. Der liebe Gott zeigt vor aller Augen, wie er letztlich in allem die Fäden gezogen hat, sozusagen. Nicht seiner göttlichen Weltregierung, seiner Vorsehung entrinnt, entkommt.